freue mich sehr über die Einladung. Ich habe auch wirklich, glaube ich, seit 2 Jahren nicht mehr vor Leuten irgendeinen Vortrag gehalten. Umso mehr freue ich mich, das in einem so netten und coolen Rahmen wie hier tun zu können. Genau, der Titel dieses Vortrags ist Feministische Kämpfe um die Wohnungsfrage. In Wirklichkeit versuche ich aber, eine feministisch-materialistische Lesart der Wohnungsfrage zu entwickeln. Das ist ein Thema, was mich sehr umtreibt, weil es aber hier diese Woche um Utopien geht, dachte ich, ich stolpere immer wieder in der Literatur auch über historische Kämpfe, die ums Wohnen gingen, die auch von Feministinnen geführt wurden. Und deshalb dachte ich, ich versuche mal im heutigen Beitrag beides zu verbinden. Ich muss aber vorweg schicken, ich bin jetzt keine Bewegungshistorikerin oder so. Das heißt, ich habe mir so 3 verschiedene Beispiele ausgesucht und die benutze ich eher, um zu illustrieren, dass die Wohnungsfrage eben schon länger ein feministisches Thema ist. Und dann werde ich am Ende in die Runde fragen, was wir damit machen heute. Genau, vielleicht noch mal so 1-2 Worte zu meinem Ausgangspunkt. Ich beschäftige mich schon länger mit feministischen Erweiterungen von marxistischen Analysen der Wohnungsfrage. Die sind so mein Ausgangspunkt. Seit so 1,5 Jahren mache ich das auch mit ein paar Freundinnen, Kolleginnen, Genossinnen, die auch tatsächlich zu aktuellen Kämpfen um die Wohnungsfrage, um Stadt, um Nachbarschaft forschen und arbeiten. Liebe Grüße, falls irgendjemand zuguckt von euch. Es gab irgendwie so einen Abbruch in der feministischen Auseinandersetzung mit Wohnen, Arbeiten, Stadt, vielleicht so nach den 80ern. Und im Zuge der Reproduktionskrisen, die auch in den letzten Jahren hier zunehmen, schließt sich da langsam wieder was. Also es arbeiten mehr und mehr Leute wieder zu dem Thema, was mich sehr freut. Genau, also die Grundthese, mit der ich arbeite, ist, die Wohnung ist eben dadurch, dass sie der zentrale Ort der Reproduktion und der Reproduktionsarbeit ist, aber eben auch warenförmig vermittelt wird, also als Ware irgendwie fungiert, eine oder die Verräumlichung des Widerspruchs zwischen Reproduktion und Verwertbarkeit. Und das macht die Art und Weise, wie Wohnen organisiert ist im Kapitalismus, sehr fragil und macht sie eben auch immer wieder zum Schauplatz gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Theoretisch beziehe ich mich auf eben einerseits klassischere politökonomische Perspektiven auf die Wohnungsfrage, regulationstheoretische Ansätze, materialistisch-feministische Perspektiven auf Reproduktion und fortgesetzte ursprüngliche Akkumulation im Anschluss an Luxemburg und Ansätze aus der materialistischen Staatstheorie. Das ist so ein möglicher Zugang, wie man sich vielleicht die Wohnungsfrage feministisch erschließen kann, aber sicherlich nicht der einzige. Genau, bevor es gleich so richtig losgeht, noch 2 Begriffserklärungen. Also ich rede immer wieder von der Wohnung, die Wohnung. Das meine ich so ein bisschen analogisch zum englischen Housing. Also es geht nicht um eine bestimmte Typologie oder Eigentumsform. Es geht jetzt nicht darum, ob es eine Geschosswohnung ist oder ein Einfamilienhaus sondern es geht um das Verhältnis zwischen einer Immobilie, der Praxis des Wohnens und die Art, wie die eben gesellschaftlich in die Verhältnisse eingebunden ist. Genau, und dann auch noch die kurze Gender-Erklärung. Ich werde auch das öfter mal das Wort Frauen benutzen. Das ist natürlich keine essentielle Kategorie, sondern eher eine soziale, die mir hilft, gesellschaftliche Verhältnisse im Hinblick auf Reproduktion und Arbeit und deren Verräumlichung zu beschreiben. Also eben bestimmte geschlechtliche Kodierungen bestimmter Tätigkeiten, die leider doch relativ stabil sind. Und das dient dann der Problembeschreibung und Sichtbarmachung, nicht der Affirmation. So, das ist meine wunderschöne PowerPoint-Präsentation, die eher so zur Orientierung gilt. Moment, ich muss mich hier auch selber kurz orientieren. Mein Vorgehen, hier seht ihr es. Ich mache so einen ganz kurzen Einstieg in die Wohnungsfrage, was ist das, wie ist das entstanden, und werde dann relativ ausführlich über so diese Widersprüchlichkeit zwischen Warenförmigkeit und eben Reproduktionsort sprechen und dann übergehen zu drei Beispielen feministischer Kämpfe. Genau, also die Wohnungsfrage seit der kapitalistischen Urbanisierung. Die Geschichte der Wohnungsfrage, wie wir sie kennen, also dass Menschen, und zwar auch en masse, keine angemessene, bezahlbare Wohnung haben, entsteht mit der kapitalistischen Urbanisierung. Also jetzt nicht, dass es vorher super gut war, aber eben in diesem Ausmaß und in dieser Dichte. Und so in der üblichen Erzählung wird das manchmal etwas verkürzt so dargestellt, dass eben dann die Arbeitenden alle in die Städte ziehen, ihre Arbeitskraft in der Fabrik verkaufen und dann gibt es da nicht genug Wohnungen. Die es gibt, werden zu teuren Preisen vermietet und daraus wird Kapital geschlagen. Das ist natürlich auch nicht falsch. Ich würde dem aber noch hinzufügen, dass eben die Wohnungsfrage eigentlich vielleicht einen Schritt vorher entsteht, nämlich in dem Moment, wo alltägliches Überleben, Subsistenz von der Produktion getrennt wird. Also dass quasi die Wohnungsfrage in den Zeitraum der ursprünglichen Akkumulation, also der Einhegungen, fällt. Also in dem Moment, in dem den Menschen die Lebensmittel, die Reproduktionsmittel weggenommen werden und sie eben ihre Arbeitskraft in den Städten verkaufen müssen und dort aber eben nochmal extra weiter für ihr eigenes Überleben, ihr Auskommen bezahlen müssen. Engels beschreibt das zum Beispiel in der Lage der arbeitenden Klasse in England ziemlich ausführlich über viele, viele Seiten. Und auch wenn er in seinen Polemiken zur Wohnungsfrage feststellte, dass die Wohnungsfrage eben nicht im Kapitalismus zu lösen sei, würde ich sagen, hat sich seitdem doch relativ viel getan. Also zu unterschiedlichen Zeiten, an unterschiedlichen Orten, je nach Kräfteverhältnissen, wurde durch Selbstorganisierung, Wohnungspolitik etc. pp. Wurden doch die Wohnverhältnisse auch in den Städten verbessert. Und gleichzeitig ist das zwar immer wieder passiert, ist aber auch kein statischer Zustand, wie wir vielleicht auch alle wissen, weil eben, und da würde ich sagen, naja, dann sind wir vielleicht doch wieder bei Engels, die Art und Weise, wie wir eben in unserer Gesellschaft das Wohnen organisieren, extrem krisenanfällig ist. Und warum ich das so denke, so abgesehen von, ist halt der Kapitalismus, darum geht es in den nächsten Minuten. Genau, also zur wahre Wohnung. Also ich meinte ja schon, so marxistische Analysen der Wohnungsfrage sind so ein bisschen mein Ausgangspunkt. Und in dem Zusammenhang wird die Wohnung oft als, oder wird oft der Doppelcharakter der wahre Wohnung genannt. Also dass sie eben einen besonders hohen Gebrauchswert hat. Also wir leben da drin, wir schlafen da drin, essen, überholen uns und so weiter. Und das wird eben vor allem zum Problem, wenn wie aktuell wieder in vielen Orten der Tauschwert steigt, also die Mieten, die Grundstückspreise und so weiter. Oder ein anders begründeter Mangel herrscht, also durch Umweltkatastrophen, Kriege und so weiter. Genau, und dieser Tauschwert und auch dessen staatliche Regulierung werden so in den Forschungen der letzten 20, 30 Jahre relativ ausführlich diskutiert und beforscht. Und der Gebrauchswert bleibt dabei, finde ich, oft unterbeleuchtet. Also es wird so ein bisschen so, weiß ich nicht, als Side-Effekt oder so in die Ecke gestellt. Und ich glaube aber, dabei wird verkannt, dass der Gebrauchswert Wohnen eben ein nicht unerheblicher Teil der alltäglichen sozialen Reproduktion bedeutet, weil eben die Wohnung sich historisch als zentraler Ort von Reproduktion der Menschen, ihrer Arbeitskraft und eben das, was man Hausarbeit nennt, herausgebildet hat. Und deshalb ist das, was sich hinter dem Gebrauchswert versteckt, glaube ich, für eine Analyse der Wohnungsfrage mindestens so zentral oder genauso zentral wie der Tauschwert, um eben zu begreifen, warum Wohnen so eine krisenhafte Geschichte ist in unserer Gesellschaft. Und hier manifestieren sich also eben auch diese widersprüchlichen sozialen Verhältnisse, weswegen die Wohnung auch immer wieder Schauplatz feministischer und Klassenkämpfe ist. Genau, und jetzt im nächsten Schritt geht es dann um die wahre Wohnung. Die Wohnung hat als Immobilie tatsächlich besondere Wareneigenschaften. Boden ist nochmal ein ganz eigenes Thema, darauf werde ich aber heute nicht eingehen. Aber als Immobilie bindet sie Kapital sehr lange, das, was zwar auch Überakkumulationskrisen verschieben kann, was aber natürlich für einzelne Kapitalistinnen relativ tricky ist, weil sie erstmal viel Kapital aufbringen müssen und die Amortisationszeiten, also bis da wieder was rauskommt, ziemlich lang sind. David Harvey, so ein relativ bekannter marxistischer Geograf, auf den beziehe ich mich jetzt hier grob, wenn ich über das Verschieben von Überakkumulationskrisen spreche, also genau, kurzer Exkurs, es geht ja quasi im Kapitalismus darum, immer mehr Kapital anzuhäufen, wenn das besonders gut klappt, kann es aber auch mal zu einer Überanhäufung kommen, man kann das Kapital nicht direkt wieder in den Produktionskreislauf stecken, da muss man es in andere Kapitalkreisläufe stecken, also zum Beispiel in die gebaute Umwelt. Harvey nennt das Capital Switching. Und wenn es da eine Weile geparkt ist, führt es dann eben später zu Rendite. Und dieses quasi räumliche irgendwo Parken nennt Harvey dann Spatial Fix, ganz grob. Und Wohnen ist eben immer wieder, wie auch aktuell, ein Bereich, in dem die Renditeerwartungen sehr hoch sind. Und da aber für einzelne KapitalistInnen dieses Verschieben oft schwierig ist, gibt es auch immer wieder staatliche Förderprogramme und Politiken oder andere investitionsfreundliche Regulierungen für die Immobilien- und Bauwirtschaft, die auch als so ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor gesehen wird. Das heißt, Wohnungspolitik ist auch immer Wirtschaftspolitik, was sich je nach gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen ja unterschiedlich auswirkt. Also entweder eben sehr nah am Kapital oder vielleicht wird auch Wohnen mal als gemeinnützig angesehen. Genau, je nachdem. Und natürlich findet auch das Kapital Wege, diese Probleme der langen Amortisationszeiten zu umgehen, also zum Beispiel durch Finanzialisierung. Das wäre dann auch ein anderer Modus von Capital Switching, also wenn es dann so um Aktienfonds oder Ähnliches geht. Hier spielt aber natürlich auch Staatlichkeit eine Rolle. Genau, also, was ich eigentlich zeigen will, ist, die Wohnung hat eine sehr wichtige Funktion für Kapitalkreisläufe. Und dem Kapital ist natürlich auch erstmal egal, wie Menschen da drin wohnen. Also das Interesse ist ja ein gesellschaftlich legitimiertes, ein anderes Interesse. Und das macht eben die Art, wie Wohnen im Kapitalismus organisiert ist, wie ich schon mehrmals betonte, immanent krisenhaft, weil die Wohnung eben auf doppelte Art in die Reproduktion, in die kapitalistische Reproduktion eingebunden ist. Sie ist nämlich nicht nur eine immobile Ware, in der Kapital geparkt werden kann und die dann irgendwie Rendite abwirft, sondern sie ist auch grundlegendes Reproduktionsmittel für die Menschen, also auch für ihre Arbeitskraft. Und sie ist eben der Ort, wo die reproduziert wird. Und ja, was passiert, wenn zum Beispiel Menschen ihre Reproduktionskosten nicht mehr über den Lohn abdecken können, Wohnungen total stark in verschiedene Kapitalkreisläufe eingebunden sind und dann vielleicht noch eine staatliche Politik vorherrscht, die auf Eigenverschuldung und Eigenheime abzielt. Das hat man ja gesehen, als die Immobilienblasen in den USA, in Spanien 2007, 2008 geplatzt sind und daraus ja einfach auch die letzte große Weltwirtschaftskrise ausgelöst wurde und also auf der einen Seite und auf der anderen Seite Millionen Menschen auch ihr Zuhause verloren haben. Ne? Also die Zahl an Menschen, die obdachlos wurden und zwangsgeräumt wurden, waren in dem Zeitraum enorm. Genau. Also man sieht auch vielleicht hier, dass wie schlecht auch das Kapital dann in der Herstellung guter Lebensverhältnisse ist. Und genau, deshalb glaube ich, es reicht eben nicht, von einem Doppelcharakter der wahre Wohnung zu sprechen, sondern es gibt durchaus Sinn, die Ware systematisch in Verbindung mit den Reproduktionsverhältnissen zu denken und darüber nachzudenken, wie Akkumulation eigentlich stattfindet. Und genau, deshalb werde ich im nächsten Schritt zunächst die Wohnung als historisch gewordenen Ort der Reproduktion und der Hausarbeit einordnen und dann nochmal über die Vergeschlechtlichung dieses gesellschaftlich so verorteten Verhältnisses herausarbeiten. So. Ah, jetzt kommt auch endlich mal ein Bild. Kommt eigentlich erst gleich, aber macht nichts. Okay, also die Wohnung, so wie wir sie kennen, also vielleicht auch so in diesen Grundrissen, wie wir sie kennen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad, entsteht vielleicht so gegen Ende des 19. Jahrhunderts und wird dort zunächst im Bürgertum räumlich, also eben bezüglich ihrer Grundrisse und ihrer gesellschaftlichen Imagination, als das Private im Gegensatz zur Öffentlichkeit konstruiert, was zum Beispiel Ulla Terlinden rausgearbeitet hat. Und das ist auch eine zutiefst geschlechtliche Konstruktion, also quasi so diese Aufteilung von Öffentlichkeit und Privatheit. Und so wurden zum Beispiel Salons, Herrenzimmer und andere Orte der Repräsentation immer größer, während Küche, Schlafzimmer und andere Repro-Räume immer versteckter und immer kleiner wurden. Und diese geschlechtliche Zuteilung zu diesen Sphären der Öffentlichkeit und Privatheit zieht sich bis heute durch die Grundrisse und dann eben auch durch verschiedene Schichten. Also es bleibt jetzt auch nicht beim, oder Klassen, es bleibt auch nicht beim Bürgertum. Also zum Beispiel, ich glaube, Häusermann und Siebel haben das mal rausgearbeitet, dass dass so in den Normgrundrissen von Sozialwohnungen in der BRD auch irgendwie die Wohnzimmer, wo sich dann erholt werden sollte, von wem, vom Ernährer, quasi die auf der Sonnenseite zum Westen ausgerichtet waren und so weiter. Und die Küchen, zum Beispiel die Frankfurter Küchen, also so diese sehr kleinen Räume, in die eine Person passt, dann eher so Richtung Norden ausgerichtet waren. Genau, und wie ich schon meinte, also in dieser Privatsphäre findet dann eben bezahlte oder unbezahlte Reproduktionsarbeit statt, die als Hausarbeit oder Dienstleistungen in so einem speziellen Verhältnis zur Wohnung stehen. Und die sind natürlich auch nicht nur vergeschlechtlicht, sondern gerade eben in einem Lohnarbeitsverhältnis dann oft migrantisiert, rassifiziert, was sich auch relativ stabil über die Jahrzehnte eigentlich so hält. Genau. Natürlich findet nicht alle Reproduktionsarbeit in der Wohnung statt. Sie kann natürlich auch woanders stattfinden, kann kollektiviert sein, kann ausgelagert werden in Kitas, Schulen, Pflegeheime und so weiter. Aber das ist natürlich auch nicht immer und überall so. Und das haben sicherlich auch viele hier während Corona gemerkt, dass das auch ganz schnell wieder alles in die Wohnung zurückkommen kann. Genau, und ich möchte jetzt im nächsten Punkt im Anschluss an materialistisch-feministische Debatten um Hausarbeit herausarbeiten, warum die Wohnungsfrage erstens ein feministisches Thema ist und zweitens auch von der anderen Seite, wir auch, also von der marxistischen Seite, wir auch was verpassen, wenn wir das nicht sehen. So, jetzt kommt offiziell die Folie mit dem Bild. Genau, also es geht jetzt um fortgesetzte ursprüngliche Akkumulation und ich baue meine Argumentation im Anschluss an einen Vortrag und einen Aufsatz von Tove Säuland und einer der feministischen AutorInnengruppe, die sich im Zuge von Care-Debatten der letzten Jahre nochmal damit beschäftigt haben, dass das Theorem der neuen Landnahme einfach viel genutzt wurde, um Neoliberalisierungsprozesse zu analysieren. Ich glaube, Klaus Dörre hat das auch viel gemacht und David Harvey spricht zum Beispiel von Akkumulation durch Enteignung, also in Bezug auf tatsächliche Landnahmen, aber eben auch, wenn es um die Privatisierung von öffentlichen Infrastrukturen oder die Inwertsetzung lokaler Kultur oder Ähnliches geht. Und Säuland et al. Versuchen dieses Theorem und dessen feministische Auslegung im Anschluss an Rosa Luxemburgs These der fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation versuchen sie zurückzuerobern und eben zu zeigen, wie die Feministinnen der Hausarbeitsdebatte das in den 70ern benutzt haben oder wie zentral dieses Theorem eben dort war. Genau, jetzt wird es sehr holzschnittartig, aber so ganz grob. Marx geht davon aus, dass im Entstehen des Kapitalismus eben die sogenannte ursprüngliche Akkumulation stattfand, also dass Kapital und Produktionsmittel zunächst durch Raub angeeignet werden mussten. Im Fortgang des Kapitalismus würde dann der lebendigen Arbeit zwar der Mehrwert abgeschöpft, aber die Löhne würden die Reproduktion der Arbeitskraft mehr oder weniger gut gewährleisten. Also der springende Punkt ist, die Reproduktion findet innerhalb dieses Prozesses statt. Und diese Annahme hat Rosa Luxemburg erweitert, vor allem im Hinblick auf die fortwährende Kolonialisierung. Und sie geht eben davon aus, dass das kapitalistische System sich fortwährend nicht kapitalistische Produktionsweisen aneignen muss, um weiter zu bestehen. Also das Zitat, die kapitalistische Akkumulation zu ihrer Bewegung nicht kapitalistischer sozialer Formationen als ihrer Umgebung bedarf, in ständigem Stoffwechsel mit ihnen vorwärts schreitet und nur so lange existieren kann, als sie dieses Milieu vorfindet. Und das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt für die Theoriebildung der Frauenbewegung der 70er Jahre, also die sogenannte Hausarbeitsdebatte. Und da geht es dann eben nicht darum, dass es nur geografisch äußere Inseln gibt, also wie im Kolonialismus, sondern eben auch innere Inseln. Also ich glaube, die Bielefelder Feministinnen rund um Mies, Werlhoff et al. Haben das so bezeichnet. Und ganz wichtig in dem Zusammenhang, die heute auch schon erwähnten Feministin der Wages for Housework Kampagne, also eben Dalla Costa, Federici, James und so weiter, verwenden das Theorem auch, und es hat schon gerade auch nochmal so ein Comeback, ne, in eben diesen Care-Debatten oder so Social Reproduction Theory. Genau, und die sagen eben, dass unbezahlte Hausarbeit die Voraussetzung für die Ausbeutung der Lohnarbeit ist, weil sie eben die Arbeitskraft alltäglich wiederherstellt. Und in der Kampagne ging es auch nicht primär vielleicht darum, darauf aufmerksam zu machen, dass man tatsächlich angemessene Entlohnung für die Hausarbeit möchte, sondern viel wichtiger war eigentlich deutlich zu machen, dass bei einer Entlohnung das ganze System zusammenbrechen würde, dass es eben nicht funktionieren würde, weil das Kapital einfach darauf angewiesen ist. Und was sie versucht haben, war, den männlichen Fabrikarbeiter als revolutionäres Subjekt und den starken Fokus auf Lohnarbeit und Mehrwertausbeutung zu dezentrieren und stattdessen die vergeschlechtlichte Reproduktion als grundlegend wichtig mit in den Vordergrund zu stellen. Also die These ist, die fortgesetzte ursprüngliche Akkumulation, synonym Landnahme, dadurch wird unbezahlte Reproduktionsarbeit systemnotwendig ausgebeutet. Und es geht eben nicht darum, vor- oder postkapitalistische Verhältnisse zu beschreiben, sondern, wie gesagt, der Kapitalismus bringt diese nicht-kapitalistischen Produktionsweisen immer wieder mit hervor, beziehungsweise Produktionsweisen, die nicht in den Kapitalkreislauf mit eingebettet werden, wie eben zum Beispiel Hausarbeit. Genau, und auch heute benutzen, wie gesagt, feministische Ansätze im Anschluss daran die Hausarbeitsdebatte, um Reproduktionskrisen zu verstehen, um zu verstehen, wie ein Rückzug von Staat und Kapital aus der Reproduktion, also zum Beispiel aus der öffentlichen Daseinsvorsorge oder durch stagnierende Lohnniveaus in Verbindung mit vergeschlechtlichten Arbeitsverhältnissen beziehungsweise Einkommen, die eben nicht ausreichen, um alle Lebensbedarfe abzudecken, von denen abgefangen wird, die diese Reproduktionsarbeit leisten. Bernhard Thompson spricht in diesem Zusammenhang von Subsistenzproduktion, wenn ein Teil der Bevölkerung die notwendige Subsistenzarbeit übernimmt, ohne dem Kapital Kosten zu verursachen, erhöht sich dadurch die Möglichkeit der Aneignung von Mehrarbeit für das Kapital enorm. Die marginale Masse befindet sich nicht außerhalb oder am Rande, sie bildet vielmehr einen integralen Bestandteil des kapitalistischen Systems. Genau, und mit Subsistenz ist hier natürlich jetzt nicht irgendwie ein Selbstversorgerhof gemeint oder so, sondern es geht tatsächlich um eine Art Überlebensproduktion und quasi die Annahme, naja, Menschen wohnen irgendwie, essen irgendwie und werden ziemlich viel Energie dafür aufbringen, das auch tun zu können. Und das auch ohne einen kostendeckenden Lohn. Und diesen Umstand kann sich das Kapital aneignen im Anschluss daran. Um es quasi nochmal zu betonen, noch ein Zitat von Birgit Sauer. Reproduktionsarbeit wird aus dem Wert- und Geldkreislauf externalisiert. Sie wird zu einer externen und vor allem kostenfreien Ressource kapitalistischer Produktion im Bereich der Natur angesiedelt und damit spezifisch ausbeutbar, ja, überausbeutbar. Und diese Lesart ist für mein Argument wichtig, weil sie einerseits das Potenzial an Ausbeutung deutlich macht, das eben bei der Wohnung und der Arbeit, die in ihr verrichtet wird, drin ist. Natürlich je nachdem, wie eng man den Ausbeutungsbegriff definiert, aber eben nach dieser Definition geht er eben nicht nur durch die mehrwertproduzierende Arbeit. Genau, und ich würde mich jetzt quasi noch eins weiter aus dem Fenster lehnen und sagen, naja, Wohnen ist zwangsläufig ein Teil dieser Überlebensproduktion und lässt sich damit auch nochmal besonders ausbeuten, beziehungsweise ist es eben besonders tricky, dass das dann auch noch warenförmig verhandelt wird, also dass man Miete zahlt oder sich ein Haus kaufen muss oder so. Genau, und das quasi so ist, weil Menschen das eben ähnlich wie beim Essen fortwährend irgendwie machen müssen. Genau, und ich würde eben sagen, dass Menschen eben fortwährend die Lebensgrundlagen vorenthalten werden, dadurch, dass man keinen einfachen Zugang zu Wohnraum haben kann und damit eben diese Grundbedürfnisse und die Arbeit, die dahinter steckt, auch immer wieder vom Kapital sich angeeignet werden. Genau, und daraus entstehen gesellschaftliche Konflikte, wie ich eben oben bereits aufgezeigt hatte. Können die einfach sehr destabilisierend wirken. Und deshalb gibt es Wohnungspolitik nicht nur im Sinne von einer Wirtschaftspolitik, sondern auch im Sinne einer Sozialpolitik. Also der Staat nimmt dem Kapital Kosten für die Reproduktion der Bevölkerung ab. Sozialpolitik hat in dem Sinne natürlich immer auch eine mildernde Wirkung, also zielgruppenspezifisch oder für besonders viele Menschen in der Bevölkerung kann sie tatsächlich die Situation verbessern. Sie hat aber auch historisch gesehen immer wieder einen stark disziplinierenden Charakter. Also das kann man tatsächlich relativ weit zurückverfolgen. Also die Genese der Sozialpolitik zum Beispiel in Deutschland ist sehr stark an Fragen der Sozialhygiene gekoppelt und diente auch immer wieder der Erziehung der Arbeiterinnenschaft und auch dem Ausschluss vom anderen. Also es gab auch an verschiedenen Orten, nicht nur in Deutschland, staatliche Stellen, die prüfen sollten, ob die Leute dann gut hauswirtschaften, sich gut verhalten, sauber sind, sich quasi angemessen verhalten. Auch bis heute in Deutschland wird auch eine Wohnfähigkeit zum Beispiel immer noch geprüft von staatlicher Stelle in bestimmten Fällen. Und es wurden natürlich auch immer Menschen ausgeschlossen aus irgendwie einem staatlich bereitgestellten sozialen Wohnungsbau zum Beispiel. Und auf ähnliche Weise wird in Sozialwohnungsbau, aber nicht nur dort, zum Beispiel durch die Frankfurter Küche, in der eben die Hausfrau alleine und effizient ihre Arbeit verrichten soll, auch eine vergeschlechtlichte Arbeitsteilung eigentlich buchstäblich zementiert. Gleiches gilt für Eigenheimförderungen, die oft auch mit Suburbanisierungen verbunden sind und damit mit der Verbannung der dort Arbeitenden aus dem innerstädtischen Alltag. Da zum Beispiel Susanne Frank, Dolores Hayden haben da viel dazu gearbeitet. Dazu zusätzlich wirkt natürlich auch die Verschuldung der Privathaushalte disziplinierend. Und ich würde sagen, beide staatlichen Wohnungspolitiken weisen tatsächlich eine sehr klare Ausrichtung an auch heterosexistischen Kleinfamilienidealen auf. Genau, also kurze Zusammenfassung, bevor wir zum nächsten Teil übergehen. Also wir haben gesehen, es gibt gesellschaftliche Konflikte und Probleme rund ums Wohnen, die sich meiner Ansicht nach aus dem Widerspruch zwischen dem Verwertbarkeitsanspruch der wahren Wohnung und gleichzeitig der alltäglichen Wiederherstellung des Lebens und der Arbeitskraft in der Wohnung ergeben. Der Staat mediiert je nach Zeit, Ort und gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen, Akkumulationsregime dieses Verhältnis Aber der ist natürlich nicht der einzige Akteur, sondern die Menschen, die in den Wohnungen und in den Städten wohnen, tun dann natürlich auch was. Es gab nämlich immer wieder Kämpfe rund ums Wohnen, gegen schlechte Verhältnisse, aber eben auch für bessere und wer weiß, vielleicht sogar mit utopischem Gehalt. Ich glaube, das ist Gegenstand der Diskussion nachher. Genau, und wir sind damit beim zweiten Teil des Vortrags angekommen. Ich habe jetzt auch gar nicht so eine, ich leite jetzt nicht die, die verschiedenen Kämpfe direkt aus diesem Widerspruch ab oder so. Das könnten vielleicht andere besser, sondern es geht mir, wie gesagt, darum, so ein paar Schlaglichter darauf zu werfen, dass Feministinnen tatsächlich relativ intensiv an Auseinandersetzungen um die Wohnungsfrage beteiligt waren. Und das möchte ich eben hier zeigen und auch daran erinnern und das sichtbar machen, weil die mir eben so beim Lesen mal unterkam, aber ich das Gefühl hatte, es gibt eigentlich keine größere Auseinandersetzung damit derzeit. Genau, ich habe die Kämpfe oder diese Beispiele, die ich mir ausgesucht habe, natürlich trotzdem ein bisschen so für mich sortiert und würde sagen, das erste Beispiel fokussiert auf Arbeitskämpfe in der Reproduktionssphäre und gegen die Isolierung der Privatsphäre, die auch eine ganz klare räumliche und raumgestalterische Programmatik hatten. Im zweiten Beispiel konzentriere ich mich auf die Rolle der Wohnungsfrage in feministischen Klassenkämpfen. Und im dritten Beispiel geht es eher um ja, Selbstbestimmung, Autonomie, die Ablehnung der Warenförmigkeit der Wohnung und die Ablehnung überhaupt der Zuschreibung von Frauen zu Reproduktionsarbeiten. Okay. Moment. Genau, also erstes Beispiel. Das sind die sogenannten materiellen Feministinnen. Die Historikerin Dolores Hayden hat in ihrem Buch The Grand Domestic Revolution von 1981 deren Geschichte erzählt. Das Ganze spielt sich in den USA etwa zwischen 1870 und 1920 an. Es handelt sich bei den Akteurinnen um Frauen aus der Mittel- bis Oberschicht, die sich dafür einsetzen, dass Frauen, denen sie selber und die Gesellschaft diese häusliche, die Reprosphäre zuschreiben, auch bestimmen können, wie sie ihre Arbeit organisieren. Also sie sagen, okay, dann sind eben Frauen diejenigen, die diese Arbeit machen. Wir möchten dann aber auch die Kontrolle darüber, wie wir diese Arbeit machen. Also es ist so ein bisschen eine Parallelsetzung zu dem Fabrikarbeiter, der die Produktionsmittel bekommen möchte. So möchten die eben die Reproduktionsmittel. Und ich finde, das Spannende aus heutiger Sicht ist, dass sie das im engen Zusammenhang mit der Art und Weise, wie Wohnungen, Häuser und ganze Nachbarschaften und Viertel entworfen und gebaut werden oder wie auch städtische Infrastrukturen organisiert sind. Das setzen sie miteinander ins Verhältnis und ich würde sagen, das ist ein Wissen, was über die Zeit verloren ging. Also sie haben zum Beispiel Wohnblöcke entworfen, das sieht man hier auf dem Bild ein Beispiel, wo quasi die Reproduktionsräume, also das, was man so in den Höfen sieht, kollektiv waren und quasi eben nicht in der Wohnung, sondern sie haben die aus der Wohnung ausgelagert. Es standen tatsächlich Diskussionen über das Ende der Privatküche auf der Tagesordnung. Es gab Hausfrauenkooperativen, die Geld für ihre Arbeit verlangt haben, auch von Ehemännern. Es gab Frauengewerkschaften etc. Und es gab auch einige Umsetzungen, zum Beispiel von Einküchenhäusern, wo es quasi eine zentrale Küche gab. Und in den Wohnungen gab es gar keine. Also das gab es nicht nur in den USA, sondern auch, keine Ahnung, in Berlin, Zürich und so weiter. Und das war aber dann doch oft auch eine eher elitäre Angelegenheit, die sich viele nicht leisten konnten. Und die materiellen Feministinnen hat Hayden so genannt, also es war jetzt nicht deren Eigenbezeichnung, weil sie eben sowohl Lohn für Hausarbeit gefordert haben, als auch an die bauliche Infrastruktur gedacht haben. Und sie stellt sie damit so in eine Reihe mit den Suffragetten oder auch mit den sozialistischen Feministinnen, mit denen gleicht sie immer so ab. Genau, und was dann historisch passiert ist, ist, dass parallel dazu aber auch die ganzen, also die ersten Suburbs in den USA entstanden sind, auch so in Massenanfertigungen, dass allerspätestens ab den 30ern die Einfamilienhauspolitik inklusive passender Finanzpolitik extrem gepusht wurde und es so nochmal so ein konservatives Rollback gab und eben dann massenhaft das entstanden ist, was so popkulturell als das US-Suburbia bekannt ist. Und genau, ich glaube, da ist viel Wissen verloren gegangen. Ich meine, auch dieses Buch ist irgendwie 40 Jahre alt. Und genau, ich arbeite an der Uni, wo viel so Architektur und Stadtplanung und so gelehrt wird. Und da hören, also vielleicht von mir hören das die Leute, aber sonst ist das eigentlich kein Thema. Und ich glaube, das gilt für relativ viele Orte, wo das gelehrt wird. Aber wie gesagt, ich glaube, es kommt auch wieder zurück. Also dieses Foto ist quasi auch aus einem Artikel in der Arch Plus, dieses irgendwie vor 3 Jahren oder so, den mal übersetzt haben. Genau. Ja, und wie gesagt, ich glaube, dieses Wissen wird langsam wieder ausgegraben und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Und vielleicht nochmal zusammenfassend, ich würde sagen, das ist so ein ganz gutes Beispiel, wie tatsächlich so Reproduktionskämpfe auch als Arbeitskämpfe angesehen wurden und als Widerstand gegen diese Abtrennung in das Private, in die Isolation. Allerdings handelt es sich hier auch wirklich eher um so Oberschichtsladies und deshalb ist das nächste Beispiel aus der feministischen Arbeiterinnenbewegung. Und zwar geht es um die Glasgow Rand Strikes von 1915. Manuel Castells hat darüber geschrieben, es gibt so ein ganz schönes Sammelband von Neil Gray, der heißt Rand and its Discontents. Und da beziehe ich mich vor allem auf einen Artikel von Pam Curry, die da drin geschrieben hat. Genau, vielleicht ganz kurz zum Kontext. Glasgow hat, also da gab es nochmal Anfang des 20. Jahrhunderts einen ziemlichen industriellen Boom und auch einen Boom im Schiffsbau. Es gab einen massiven Urbanisierungsschub, viele Arbeitende kamen in die Stadt. Es gab viel Spekulation mit Leerstand, wenig Neubau und so weiter. Also allgemein schlechte Wohnverhältnisse, die auch schon länger Gegenstand der Auseinandersetzung dort waren. Gleichzeitig gab es eine ziemlich gut organisierte Arbeiterinnenschaft. Also so diese Ära wird auch Red Clydeside genannt, also Clydeside nach der Region. Genau, und es ist der Erste Weltkrieg, das heißt, also viele junge Männer sind quasi im Krieg und die, also die Erzählung ist quasi, die Landlords wollten die vermeintlich schwachen Zurückgebliebenen dann besonders ausbeuten und die Mieten sind immer weiter gestiegen zu der Zeit. Genau. Und was es aber gab, war eben ziemlich gut organisierte Working-Class-Districts. Und dieser Mietstreik, also der Rent-Strike, Mietstreik, wird auch schon vielleicht länger diskutiert, auch von institutionellen Akteuren der Arbeiterklasse, also Gewerkschaften, Parteien und so weiter. Aber das Spannende daran ist, dass das tatsächliche Organizing, wie man jetzt vielleicht sagen würde, vor allem in eher informelleren Netzwerken auf der Nachbarschaftsebene stattfindet. Und die Organiserinnen sind eben Frauen aus der Arbeiterklasse, Aktivistinnen aus der Frauenbewegung, auch Suffragetten und so weiter. Also es ist durchaus Teil auch einer feministischen Bewegung zu der Zeit, die sich eben auch teilweise mit den männlichen Genossen, aber teilweise eben auch gegen sie organisieren mussten. Es gab auch später eine größere Formalisierung dieser Zusammenhänge, aber die Basis der Mietstreiks findet eben im Alltag von Frauen getragen statt, die sich in Nachbarschaftskomitees, in, keine Ahnung, Treffen, die tagsüber in irgendwelchen Innenhöfen stattfinden, damit das mit der Reproarbeit auch noch hinhaut, organisiert werden. Genau, in dem Zusammenhang wird auch oft von Politics of the Kitchen gesprochen und hier spielt die Vergeschlechtlichung von der Arbeit rund um die Wohnung oder auch in der Nachbarschaft und die gesellschaftliche Zuweisung zu dieser Reproduktionssphäre eine besondere Rolle, die auch immer wieder dort verhandelt und auch politisch mobilisiert wird. Also dass auch dort quasi die Protagonistinnen durchaus ihre Rolle annehmen und sagen, ja, wir sind die, die zuständig sind für das Zuhause und deshalb sind wir aber auch nochmal in einer besonderen Position dafür zu kämpfen. Genau. Und tatsächlich war dieser Mietenstreik extrem erfolgreich. Also bis November 1915 beteiligten sich ca. 20.000 Haushalte an dem Streik. Das ist massiv viel. Und sie waren auch noch erfolgreich. Also im Dezember 1915 wurde dann quasi ein neues Mietgesetz zur Mietregulierung verabschiedet. Die Miete wurde reguliert und auch auf Vorkriegsniveau hinabgesetzt und das für ganz Großbritannien. Und deshalb ist tatsächlich auch diese Rent Strike sowohl für die Arbeiterinnenbewegung als auch für die Frauenbewegung tatsächlich ein total wichtiger und vielleicht auch bis heute prägender Erfolg, beziehungsweise Meilenstein. Und genau, Pam Curry stellt in ihrem Text auch nochmal heraus, dass diese Mietenregulierung auch gerade nochmal von den linken Feministinnen eben nicht als Selbstzweck oder sowas wahrgenommen wurde, sondern dass es ihnen schon um mehr ging, also schon um radikaleren sozialen Wandel und sie eben da auch Klassenkämpfe und feministische Kämpfe miteinander verbunden haben. So, das dritte Beispiel werde ich kurz anreißen. Es geht um autonome feministische Hausbesetzung der 1970er FF. Ich werde das nur kurz anreißen, weil mir das ganz komisch vorkommt, das so in die Geschichte zu packen, weil ich das Gefühl habe, ganz viel davon reicht auch noch in die Gegenwart rein, auch wenn vielleicht die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen so diese massenhaften Besetzungen passiert sind, dann doch andere waren. Genau, also so die Hausbesetzungswellen der 70er, 80er fallen zum einen in eine Zeit der zweiten Frauenbewegung, in eine Kritik an konservativen Geschlechterarrangements. Sie finden in Städten statt, in denen es viel Leerstand gibt, steigende Arbeitslosigkeit, auch irgendwie eine Gegenwehr zu einem überregulierenden Wohlfahrtsstaat. Genau, und da finden eben auch in Europa, Westeuropa, viele Besetzungen explizit von Frauen, Lesben, Queers statt, die eigene Räume aufmachen, wortwörtlich, und dort auch eine andere Reproduktionspraxis erproben und quasi dem relativ engen gesellschaftlichen Korsett entfliehen. Genau, und das passiert auch mit, aber eben auch teilweise gegen die männlichen Genossen. Christine Walls, auf die ich mich beziehe, schreibt in ihrer Arbeit über feministische Squads in Hackney in London. Das ist übrigens ein, finde ich, sehr unspektakuläres Bild eines Squads in Hackney, die eben, also ganz viele von diesen Frauen- und Lesben-Squads waren eben gar nicht so bunt und auffällig, sondern haben sich eigentlich eher so unauffällig eingereiht in die übrige Nachbarschaft. Also sie schreibt, dass die Besetzungen, die sich teilweise engmaschig über ganze Nachbarschaften erstreckten, eine extrem wichtige räumliche Basis für die Frauen- und Lesbenbewegung der 70er Jahre in England darstellte. Und hier entstanden eben auch kollektive Wohnzusammenhänge, autonome Frauenhäuser, Kitas, Kinderläden, gemeinsame Produktionsstätten, Büchereien, Cafés und so weiter. Also durchaus Grundlagen, um ein autonomeres Leben mit einem vielleicht auch geringeren Einfluss sonstiger gesellschaftlicher Machtverhältnisse zu führen. Und natürlich durch Besetzung wird ja auch erstmal diese wahren Form der Wohnung abgelehnt. Also wenn man sich weigert, Miete zu zahlen oder die irgendwie in sein Privateigentum zu überführen. Genau, ist das ja auch schon mal was. Und ich glaube, die waren schon auch eine wichtige Grundlage, um andere Praktiken von Alltag, Reproarbeit und so weiter zu erproben. Genau. Vielleicht so ganz, das war es auch schon kurz und knapp mit den Beispielen, über die man natürlich viel mehr ganze Doktorarbeiten schreiben könnte. Und deshalb tut mir das auch so leid, dass ich die nur so grob skizziere. Und vielleicht auch noch ein anderer Einwand, das habe ich am Anfang nicht gesagt, die sind natürlich eine total eingeschränkte Auswahl. Also ich glaube, war das jetzt alles so UK-US-Kontext? Das liegt so ein bisschen daran, wahrscheinlich welche Literatur ich so rezipiere und wer wo darüber schreibt. Und es gibt natürlich weiß ich nicht, wahrscheinlich in eurer Nähe mehr spannende Hausprojekte als das hier in London, das es vielleicht gar nicht mehr gibt. Und natürlich auch global gesehen super spannende Kämpfe, die jetzt in meinem Vortrag leider nicht sichtbar geworden sind. Genau, aber was ich eben zeigen wollte damit und deshalb eben auch nur so symbolisch diese drei Beispiele, ist, dass Kämpfe um die Wohnungsfrage von Feministinnen geführt wurden, und zwar als Kämpfe einerseits gegen Ausbeutung durch Miete, durch unbezahlte, isolierte Arbeit, gegen Fremdbestimmung. Sie wurden auch als Arbeitskämpfe geführt, als Überlebenskämpfe, als Klassenkämpfe. Und andersrum sind es eben Bestrebungen und Kämpfe für Autonomie, für kollektive soziale Infrastrukturen, für eine andere Alltagspraxis und letztlich für eine Kontrolle über das Reproduktionsmittel Wohnung, in dem die Arbeit, die dort verrichtet wird, in Frage gestellt wird, in dem auch die Warenförmigkeit, sich gegen die Warenförmigkeit der Wohnung zur Wehr gesetzt wird. Genau, und ich glaube, die Frage, die ich mir stelle und die wir vielleicht diskutieren können, ist, was man jetzt damit macht. Also inwiefern spiegeln sich vielleicht diese Widersprüche auch in aktuellen Auseinandersetzungen wieder? Keine Ahnung, wenn man es jetzt vielleicht auf Deutschland bezieht, also gibt es natürlich einerseits total viele lokale Kämpfe gegen Verdrängung, für bestimmte Häuser, es gibt MieterInnis, es gibt natürlich weiterhin autonome Frauenhäuser, es gibt Riesenkampagnen wie Deutsche Wohnen enteignen. Gleichzeitig sind wir weit entfernt von Verhältnissen, in denen Mietenstreiks verantwortbar, vorstellbar wären, würde ich sagen. Genau, und die Frage wäre ja, brauchen wir das überhaupt als feministische Kämpfe? Ich denke ja, aber genau. Das sind so die Stellen, die Fragen, die sich mir dann nochmal aus einem gegenwärtigeren politischen Anspruch stellen. Und was mich natürlich auch interessieren würde, was würde Christine de Pizan dazu sagen, die ja ihr Buch vor der kapitalistischen Urbanisierung geschrieben hat. Genau, vielleicht das erstmal von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank dir, Eva. Jetzt gibt es Fragen, Beiträge, konkrete Grundrisse fürs Wohnen der feministischen Utopie? Noch größere Fragen, aber ich habe nur eine ganz kleine, aber es würde mich interessieren, du hast am Ende gesagt, dass du uns derzeit sehr weit entfernt davon siehst, Mietenstreiks führen zu können und auch fragst, ob und warum das sinnvoll ist. Es ist jetzt durchaus eine Sache, die in einigen Städten zumindest debattiert wird. Deswegen würde mich irgendwie so ein bisschen deine Haltung dazu noch interessieren. Also warum siehst du Mietenstreiks im Moment nicht so als den Weg? Ja, ich glaube, das hat schon viel mit so Kräfteverhältnissen zu tun. Also keine Ahnung, ich glaube, das kann auch total, also es gibt auch, glaube ich, aktuelle Beispiele. Ich glaube, vor ein paar Jahren haben zum Beispiel mal Studierende, die halt alle in einem Studierendenwohnheim gewohnt haben, ihre Mieten bestreikt. Und ich, also, ne, das könnten auch, also gerade vielleicht wenn man es schafft, sich kollektiv an einem relativ begrenzten Ort zu organisieren, und dann eben einen Vermieter hat, dann könnte ich es mir tatsächlich vorstellen und vielleicht auch, sind aber auch Studierende, dann haben die vielleicht doch so einen privilegierten Background, dass sie auch irgendwo hingehen können, wenn sie ihre Wohnung verlieren. Und ich hatte jetzt immer den Eindruck, wenn das auch nochmal diskutiert würde im Zusammenhang mit Corona jetzt, ne, also weiß ich auch, dass das nochmal mehr diskutiert wurde. Naja, wie will man das auffangen, wenn Menschen ihre Wohnung verlieren? Also tatsächlich, wie wird man denn zu so einem kollektiven Akteur, dass man das durchhält? Und weil das ja tatsächlich so eine Überlebensgrundlage ist. Und ich glaube, das können sich nicht alle leisten, die aufs Spiel zu setzen. Vielleicht so das als grobe Antwort? Ansonsten hätte mich noch interessiert, wenn man jetzt zum Beispiel sich, ich weiß nicht, ob du dich mit so DDR-Wohnen beschäftigt hast, dann hat man ja einerseits die großen Neubau Sachen, die ja auch, wie du es schon beschrieben hast, die Wohnungen oder die Grundrisse so krass auf die Geschlechterteilung zugeschnitten sind. Man hat die kleine Küche, dann ein kleines Kinderzimmer und dann das große Wohnzimmer. Und auf der anderen Seite gibt es dann zum Beispiel die Charlottenburger Altbauwohnung, die zumindest eine andere Nutzung als die einer bürgerlichen Kleinfamilie zulässt, indem eben die Zimmer, die mal dafür gedacht waren, dass eben da eine Familie wohnt, zum Beispiel durch WGs genutzt werden kann. Und ob jetzt, ja genau, was deine Position dazu ist, ob zum Beispiel man so einer Utopie näher kommt, eher in diesen sozusagen ehemals bürgerlichen Wohnungen als im Neubau. Also ich glaube schon, dass, also ich würde jetzt natürlich die Wirkkraft von Grundrissen oder so dem, wie Wohnungen gebaut sind, nicht überschätzen. Zumindest nicht an erste Stelle stellen, aber genau, in so Auseinandersetzung von, wie kann man denn so bauen, dass man ja sich, keine Ahnung, die Hausarbeit oder sonstiges anders aufteilen kann, geht es schon auch immer wieder um eine flexible Grundrisse. Wie können die vielleicht auch über die Zeit veränderbar bleiben? Und es gibt ja auch, also es ist ja vielleicht auch nicht von ungefähr, dass eben diese Altbauwohnungen mit vielen großen Zimmern eben dann als WGs genutzt werden im Gegensatz zu anderen. Von daher, da ist natürlich schon was dran. Aber ja, begrenzt sozusagen.